Abschnitt 7 aus Erdensöhne von Stanisław Przybyszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Dämmerung. Kapitel 2 bis 4. Kapitel 2. Sie ging leise, still und traurig durch die Kemenaden seiner Seele. Sie ging, wie das stille Schmerzenslächeln sich zwischen den welkenden Blumen windet. Ihr Kleid atmete Strahlen der sinkenden Sonne und ringsherum um ihr Haupt der weiteste Abglanz einer Morgendämmerung, die sich nur irgendwo hinter den Erdengrenzen in dunkelster Ahnung empfinden lässt. Und seine Seele war gut und still, als ob sich jegliche Gnade des Himmels in sie ergossen hätte mit dem heiligen »Gebenedeit seiest du«, als ob aus traurigen Blütenkelchen eine Musik hinaussprießte, mit der schwesterlich Welten die arme, todesmüde Welt in den Schlaf einlullten. Dort in weiter Ferne verscholl mit einem müden Echo der blutige Zorn des Lebens, dort irgendwo, wo in der Tiefe die Sterne in wütendem Lauf rasten. Aber in seinem Herzen war Stille und Ruhe. Sie neigte sich zu ihm. »Fühlst du mich?« Es war, als ob der samtene Flügel eines kranken Vogels sein Herz gekost hätte. »Fühlst du mich?« Und der samtene Flügel des kranken Vogels umhüllte und küsste das arme Menschenherz mit unsagbarer Liebe. »Hanka, gehe mit mir!« Er ging neben ihr. Nein, er ging nicht. Er ruhte auf einem fliehenden Gewölk und unter seinen Füßen floh auch die Erde wie eine Welle unter einem schnellen, leichten Kahn. Samtweich ruhte ihre Hand in der seinen. Ab und zu entfachte ihr Blick ein Sonnenglück in seinem Herzen. »Wohin führst du mich?« In seinem Herzen fing Angst und Schrecken an zu wirbeln. Plötzlich empfand er eine furchtbare Müdigkeit. »Hier werde ich rasten.« Und in demselben Augenblick schwebte sie vor seinen Augen. Ein weites Echo, ein ferner Abglanz eines verirrten Lichtstrahls, und wieder dunkel. Und rings um ihn raste die Erde in wütender Schaffenskraft, die nasse Scholle atmete blauen Nebel und in seinem Herzen Sehnsucht und Schmerz. O, wo ist das Ende, wo das Ziel all dieser Qualen? Er hörte plötzlich weit her, weit hin eine Musik. O, diese Musik kann nur ein Scharski spielen. Ein verknäueltes Chaos von Schreien, Heulen, wahnsinnigen Toben kochte und überschäumte und spritzte wie eine Geyserquelle in die Höhe, bis plötzlich in diesen Orkan ein Ton sich einkeilte und ihn durcheinander warf und ihn siegreich überhallte. Es war, als ob plötzlich ein Mensch die höllische Macht hervorgerufen hätte, die in drohender Majestät den entsetzten Menschensohn fragt: »Warum störst du meine Ruhe?« Und er sah Hanka vor sich in ihrer reinen, heiligen Jungfräulichkeit. Er konnte nicht begreifen, dass sie schon einem anderen Manne angehört hatte, weil sie unwissend, weil sie so rein und so keusch war und nicht verstand, was die Ehe bedeutet. Und er nahm ihre Füße in seine Hände und küsste sie mit tiefer Andacht. »Hanka, Hanka!« Hanka weinte. Er schmiegte sich an sie und wiegte sie auf seinen Armen. »Weine nicht, Hanka, beruhige dich. Du bist die Einzige, du bist mein, du weißt nicht, was du für mich bist, warst und ewig bleiben wirst. Du warst das Licht meines dunklen Schiffes, das unbekannte Gestade umkreist. Nacht, furchtbare, stürmische Nacht. Die Verzweiflung und ein sinnloser Schrecken haben mich durchschauert, denn ich wusste nicht, wo ich meine Anker auswerfen soll. Du warst dies Licht, du wurdest meine Erlösung. Das Licht, das von dir strömte, hat das Dunkel zerrissen zu purpurnen Fetzen aufgehender Sonnen. Geliebte!« Aber Hanka hörte nicht auf seine Worte. Sie riss sich aus seiner Umarmung, stieß ihn von sich und weinte. Aber wieder fassten sie seine Hände. Einen Augenblick rangen sie miteinander. Plötzlich sprang Tscherkaski auf. »Was, was?« Er rieb sich seine schlaftrunkenen Augen. »Ach, Sie sind es, Herr Turski. Sie sind es, Herr Turski, nicht wahr? Verzeihen Sie, ich schlief und hatte schwere Träume.« Kapitel 3. Nehmen Sie es mir nicht übel. Turski war sehr verlegen. Aber ich musste Sie in einer sehr wichtigen Sache sprechen. Sie sind vielleicht noch krank? Nein? Ich freue mich sehr, Sie gesund zu sehen. Sie haben mir freilich völlig unzweideutig zu erkennen gegeben, dass ich Ihnen lästig bin, aber ich musste zu Ihnen kommen. Nanu, was ist denn geschehen? Sie haben ganz seltsam mein Gehirn aufgerührt und aufgerüttelt. Ich empfinde eine grenzenlose Scham und Erniedrigung, dass ich auch zu den Menschen gehöre, die da sagen, da hast du nur ein wenig Käse, nur friss. Sie haben mich ganz grenzenlos beschämt, denn auch ich hatte einstmals Talent. Meine Frau und meine Kinder haben mein Talent aufgefressen, gleichzeitig mit ihrem Käse. Herr Turski, unterbrach ihn unwillig Tschaikowski, wenn jemand Talent hat, dann kann es nichts verderben und nichts zerstören. Turski wurde fast demütig. Ich erlaube mir aber, anderer Meinung zu sein. Geben Sie mir 1 Million, nein, 500.000, 1.000 Mark und ich schwöre Ihnen bei Gott, dass ich ein Talent zeigen werde, wie es hier niemand gesehen. Oder nein, geben Sie mir und meiner Familie Unterhalt für 2 bis 3 Monate, Aber das lässt sich doch nicht machen. Die Stelle in der Redaktion würde durch einen anderen besetzt werden und dann könnte ich vor Hunger verrecken mit meinem Talent. Und dieses Talent würde einen furchtbaren Dalles gebären. Das eiserne Gesetz des Erwerbes erlaubt nicht, dieses Talent zu haben. Es erlaubt nicht einmal, einen Funken Ehre im hungernden Bauer zu haben. Haben Sie bemerkt, wie prachtvoll ich Talent zu deklinieren verstehe? Aber nun zum Kern der Sache. Ich bin zu Ihnen gekommen, um Ihnen zu sagen, dass meine Lage mir den Luxus, Ehre zu haben, verbietet. Heute erschien ein 5-spaltiger Artikel gegen Sie, ein ekelhafter und grenzenlos brutaler Artikel, und zwar in der Stimme des Volkes. Eigentlich hätte ich sofort aus dieser schmutzigen Redaktion austreten sollen, aber ich darf es nicht, weil ich Frau und Kinder habe. Ja, ich hätte es tun sollen, weil ich ein solch widerliches und schamloses Pamphlet nie in meinem Leben gelesen habe. Und vielleicht haben Sie den Artikel selbst geschrieben. Tschaikowski lachte höhnisch. Turski wurde puderrot, aber Tschaikowski fing an, ihn zu beruhigen. Verzeihen Sie, mein Herr, verzeihen Sie. Ich wollte Sie durchaus nicht beleidigen, aber diese Frage hatte sich mit ganzer Macht meinem Gehirn aufgedrängt. Übrigens weiß ich doch, wie Ihr Journalisten mich hasst. Und obendrein bin ich noch krank. Sie tun mir wirklich leid, aber dagegen ist nichts zu machen. Die Arbeiten der Presse machen die Menschen zu stumpfen Nullen, zerstören die Seele, das Herz, die Ehre, den Verstand und gerade im Gehirn richten sie die größten Verwüstungen an. Ihr seid neidisch, gehässig. Die wahren Blutegel und Schinderknechte. Aber weshalb rege ich mich auf? Was habe ich Gemeinsames mit euch und was geht ihr mich an? Was geht ihr mich an? Ob ihr mich in dem Tümpel eurer gehässigen Borniertheit badet? Ich habe mich euch in die Hände geliefert, als ich mein erstes Buch auf den Büchermarkt geworfen habe, als ich meine Seele dem Publikum nackend zeigte. Jetzt ist es euch erlaubt, sie zu bespeien und mit Kot zu bewerfen. Meine Schuld, meine große Schuld. Denn, nicht wahr, wenn ich alles das, was in mir das Tiefste und Verborgenste ist, auf dem Marktplatz feilbiete, dann gebe ich euch gleichzeitig das Recht, meine Arbeit zu taxieren, zu loben, vor ihr im Staub zu kriechen, sie zu bespucken oder in den elendsten Pfuhl hineinzustampfen. Nein, nein, lieber Herr, Sie irren, wenn Sie glauben, dass ich Sie beleidigen will. Ich allein sollte mich entschuldigen, vor allen Dingen vor mir selbst, denn ich habe an meiner Seele die Todsünde begangen, dass ich sie euren Händen preisgegeben und sie verkauft habe. Ein langes, schwüles Schweigen. Und übrigens, ich kann's nicht sagen, wozu und weshalb ich dies oder jenes tue. Höchstens kann ich es mir im Bewusstsein klar machen, dass ich etwas tue. Aber zu welchem Zweck und zu welchem Ziel? Das ist eine furchtbare Tragödie eines wirklichen Künstlers, dass er das Werkzeug einer unsichtbaren Macht ist, die ihn zwingt zu schaffen. Augenscheinlich hat sie darin irgendein unbekanntes, verborgenes Ziel. Und um es zu erreichen, sucht sie sich Märtyrer auf. Und damit sie schaffen können, zerstört sie ihnen das Leben, macht sie zu einem elenden Lumpenpack. Auf jeden Tritt stellt sie ihnen ein Bein, umnachtet ihre Seele mit Schmerz und Trauer und macht sie so feinfühlig, dass alles das, was die anderen kaum berühren würden, sie tödlich verwundet. Denn nur der Schmerz und die Qual ist der Mutterschoß jeglichen Schaffens. Et tout le reste, das ist Sudermann und Kadelburg. Hehe, und all die tutti quanti im Übermaß. Eine reine Sintflut. Er brach plötzlich ab und schielte Turski verdächtig an. Sie denken vielleicht, dass in meinem Kopfe etwas nicht richtig ist, nicht wahr? Aber Turski war traurig und tief niedergedrückt. Haben Sie mich wirklich im Verdacht gehabt, dass ich diesen Artikel geschrieben habe? Tun Sie mir ein solches Unrecht nicht an. Irgendetwas rüttelt und zerrt an mir, da ich das furchtbare, allerheiligste, allmächtiger Du von Scharski gehört habe. Ich weiß, dass ich als ein Zeitungskuli Ihr natürlicher Feind bin und der elendste Speichelecker jener Größen, die an den Knochen, die man ihnen gnädig zuwirft, nagen und euch hinterlistig bestehlen. Ja, ja, das weiß ich alles, aber... Er sah bange, unsagbar traurig Tscherkaski an. Nein, nein, Herr Tscherkaski, ich habe jetzt nicht an Sie gedacht. Aber mich packt die Wut, wenn ich sehe, wie alle die Menschen und gerade die, die den göttlichen Funken in sich tragen, ringsherum um mich verkommen, im tiefsten Elend. Grauenhaft ist das anzusehen. Und Sie, der Sie wirkliches Talent besitzen, Sie sind in dem entwürdigendsten Diensten jener ungeheuerlichen Hydra, welche die Kunst hasst, welche euer Gehirn und eure Schaffenskraft auffrisst. Lieber Herr, wäre es nicht besser, sich aufzuhängen, was? Turski saß in tiefem Nachdenken. Daran habe ich sehr oft gedacht, aber wenn ich die Kinder ansehe. Und wieder ein langes Schweigen. Die widerliche, ekelhafte Komödie, dass dieselbe kompakte Majorität heute den Künstler mit Kot bewirft und seine Seele beschmutzt und ihn nach 50 Jahren vergöttert. Es kommen da einige von denen, die da Seher und Deuter sind, wirken mit ihrer mächtigen, prophetischen Suggestionskraft so lange auf die Menge ein, schlagen so lange mit dem Widderkopf auf die Mauer der chinesischen Dummheit, bis die Tore sich öffnen und der Verleumdete, der Verlachte, der Elendste aller Elenden den siegreichen Triumphzug in das Land seiner Väter schreitet. Endlos armselige Genugtuung. Er lachte höhnisch und drückte näher an Turski heran. Sehen Sie, mein Herr, so tief steckt es in uns, die wir schaffen. Und erlauben Sie, dass ich mich auch zu denen zähle. So tief, dass selbst wir nach Beifall lechzen und nach der Anerkennung der Menge, die wir verachten. Ganz so wie die elendsten Komödianten in Schneidemühl oder in Hohensalza. Hohensalza ist gut, nicht wahr? Früher hieß es Inu Wroclaw. Selbst dort lechzt der Täufer nach Beifall. Hohensalza. Turski sah ihn verwundert an und stand nachdenklich auf. »Sie glauben mir doch auf mein Wort, dass ich diesen ekelhaften Artikel nicht geschrieben habe.« »Ich glaube Ihnen, und selbst wenn Sie ihn geschrieben hätten, würde ich es Ihnen nicht übel nehmen, weil ich weiß, dass Sie von dem Wink von oben abhängig sind.« »Ja, ja, der Wink von oben, das ist ein furchtbares Wort.« »Leben Sie wohl.« Denn Sie sind doch krank und sehr, sehr krank. Kapitel 4. Tscherkaski konnte seit längerer Zeit nicht arbeiten. Während seiner ganzen Schaffensperiode traten oft Zeiten ein, in denen er jahrelang nichts schaffte. Und jetzt dachte er nur an Hanka, nach der er sich so qualvoll sehnte, und an seine Kunst, deren Apostel und Märtyrer er zugleich war, die ihm das höchste Schaffensglück und zugleich die unerhörteste Tortur bereitet hat. Er saß und stützte sein Haupt in die Handflächen und betete sie an. Unendlich tiefe Stille, lindere mein Herz, unergründliche Lebenstiefe, saug ein meine Sehnsucht. Urewige Ebbe und Flut des ewigen Seins, ergieße dich mit deiner Gnade in meine Seele. Erlesen, erlesen. Und da ich seit Anfang bin und werde in aller Ewigkeit bleiben, hilf mir, o Herr. Und da dein Name mir immer heilig war und ich ihn niemals missbraucht habe, erhöre mich, o Herr. Und da ich das schwerste Schmerzensjoch ohne Klagen auf meine Schultern geladen und das schwerste Schmerzenskreuz im blutigen Schweiß geschleppt habe, erlöse mich, o Herr. Erlesen, erlesen. Quelle schmerzlicher Lust, irre Gnade der Verzückung, verruchtes Schluchzen der Herbstorkane, Ehebett der Unzucht und heiliger Ekstase, bluttriefendes Beil rachsüchtigen Hasses, Arche der Liebe und ewigen Bündnisses. Zu dir, o Herrin, strecke ich meine Arme. Und in andächtiger, unterwürfiger Reue bitte ich dich und flehe dich an, verlasse mich nicht, o Herrin. So hat er fortwährend gebeten und seine Geliebte die Kunst angefleht, aber immer größere Ohnmacht und Kraftlosigkeit umfing sein Herz. So oft er arbeiten wollte, fühlte er eine schmerzlich niederdrückende Last. Nicht einen Gedanken konnte er aussprechen. Das Wort wurde schwerfällig, leer und kraftlos. Ja, ja, auch ihm hat das Malariagift das Gehirn durchfressen. In solchen Augenblicken hasste er alle Menschen und vor allen Dingen sich selbst. Und dieses fürchterliche Ungeheuer, die Kunst, verhöhnte und lockte ihn wieder an sich, um ihn in eine noch größere Verzweiflung zu stürzen. Gott hat von ihm sein Antlitz abgewandt. Die Seele, tief verborgen hinter jenem Bewusstsein, die ihm unsagbare Schönheiten enthüllte und geheime Runen lesen ließ, die für das menschliche Auge unfassbar sind, die ihm von dem einzigen wirklichen Sein sprach, das sich hinter der Illusion der Wirklichkeit verbirgt, fing plötzlich an zu schweigen. Für immer. Ihn packte eine furchtbare Angst. Für immer. Und doch war das alles, was er bisher geschaffen hat, nur ein Vorstadium dessen, was er schaffen, was er offenbaren sollte. Offenbaren, ja, offenbaren große und tiefe Dinge, wie jene Propheten, die ehemals die Rätsel der Zukunft entschleierten. Und er sah die unterirdischen, dunklen Höhlen in wilden, unbetretbaren Wäldern, in denen sich einstens die Seher und Deuter, Schöpfer und Propheten vorbereiteten, um würdig den Heiligen Geist empfangen zu können. Lange Tage von Qualen und freiwilligen Hungers, in langen Tagen der höchsten und heißesten Andacht baten sie um die Gnade der Eingebung. Langsam starb der Körper ab und nach erlöste sich die Seele. Fürchterliche Visionen von denen, die da erst kommen sollten, überstürzten sich vor seinen Augen. Ungeheuerliche Bilder von fremden Welten riefen Delirien in seinem Gehirn hervor. Die Seele krampfte sich zusammen, um das Wort zu finden. Ach, nur ein einziges Wort, das dies alles sagen wird. Aber nichts, nur ein stammelndes Lallen und eine grässliche Qual des Nervenfiebers. Und immer wüstere und immer grässlichere Visionen füllten die Leere aus. Der ganze Abgrund eines unbekannten Seins keuchte zu seinen Füßen, und vor seinen Augen tat sich plötzlich die Hölle auf. Aber es kam noch nicht die Zeit, da das Wort geboren werden sollte. Und für diese Dinge gab es noch kein Wort, bis endlich an einem Tage, in einem Augenblick inmitten entsetzlicher Krämpfe durch den schäumenden Mund das gewaltige, übermächtige Wort erscholl, welches die Throne stürzte und Nachricht von einem neuen Gott gab, neue Gesetze schuf, ganze Staaten vernichtete und neue wieder aufbaute. Und mit diesem heiligen Künstler und Propheten verglich er den modernen, armseligen Künstler unserer Zeit. Wie das alles unendlich billig, arm und feil ist. Fertige Form, fertiges Wort und fertiger Inhalt, weil man auf die Formel von Goethe schwört, wo man's packt, da ist es interessant. Welches ist mein Ziel und welches mein Ende, o Herr? Und was für Absichten hast du mit mir, o Herr, in deinem unfassbaren, unergründlichen Willen? Soll ich, wie einstens der Prophet, der aus dem Kiesel seines Herzens die Flammenlohe der Worte schlug, soll ich zwischen meine Brüder gehen und deine Offenbarungen kundgeben? Dann gib mir jenes Wort, welches deine Allmacht ausdrücken könnte, gib es mir, und ich werde das schwerste Kreuz auf meinen Schultern schleppen. Plötzlich raffte er sich auf und knirschte mit den Zähnen. Offenbarungen verkünden? Wozu denn? Für wen? Ich bin allein, allein, allein. Plötzlich hörte er ein Klopfen an der Tür. Wenigstens kam es ihm so vor, als ob jemand klopfte. Wiederholtes Klopfen. Er sah angsterfüllt die Tür an, aber in diesem Augenblick fing sie sich langsam an zu öffnen. In der Tür stand eine schlanke, feine Frauengestalt im schwarzen Kleid. Augen, Augen, diese entsetzlich traurigen, nein, nicht traurigen, halb irrsinnigen Augen. Hanka, Hanka, er fiel vor ihr auf die Knie und küsste ihre Füße. Hanka. Hanka stand regungslos da. Sie schien tot zu sein. Hanka. Ende von Abschnitt 7.